Abendfieber steht auf und singt, ein neues Lied beginnt, ein neuer Kampf, die Zukunft uns gewinnt. Doch nur vereint besiegen wir den Feind. Kämpf mit uns, Freund, dass morgen wir die Sieger sind. In unserem Lied der neue Morgen blüht, wie unsere Fahne blüht im wilden Wind. Und Chile kämpft, sein Hass wächst mit dem Schmerz und lodert aus den Minen himmelwärts. Von Nord nach Süd, das Volksfrontbanner zieht, die Einheit blüht, wir schmieden sie aus Chiles Herz. Der Weg ist klar, Unidad Popular, das Volk, es kämpft mit Hand und Hirn und Herz. Und jetzt wird das Volk sich erheben im Kampfe und singen mit mächtiger Stimme. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Und Chile singt dies Lied vom neuen Licht, vom neuen Tag, der freundlich anbricht. Noch ruft von Blut, doch hell und klar und gut, Genossenmut, das Volk mit einer Stimme spricht. In unserem Schritt Millionen ziehen mit, das Volk vereint, weicht dem Faschisten nicht. Und Chile tanzt, wenn es den Kampf geführt, es tanzt vereint, wie es vereint marschiert. Faschistenpack, es kommt der Tag, der Siegestag. Dann wird die Rechnung präsentiert, voran, nach vorn. Für uns geht nichts verloren, nur Ketten sind es, die das Volk verliert. Und jetzt wird das Volk sich erheben im Kampfe und singen mit mächtiger Stimme. El pueblo unido jamás será vencido.